Hallo, Johannes Bertou hier. Im Radio Feature geht es heute in den hohen Norden der USA, nach Alaska. Unser Autor Dirk Rohrbach ist den Fluss Yukon runtergepaddelt. Als Host vom Podcast 50 States kennt er die Vereinigten Staaten wie seine Westentasche. Und auch den Yukon kennt er ziemlich gut. Aber es ist nicht mehr alles so wie früher. Es verändert sich was in den letzten Jahren. Die Menschen am Fluss leben von den Lachsen, die jedes Jahr tausende Kilometer gegen den Strom aufwärts schwimmen. Nur immer weniger von den Fischen kommen in ihren Laichgebieten an. Und das verändert auch das Leben der Ureinwohner dort. Ein Hinweis, kurz geht es um Suizide unter telefonseelsorge.de oder der Telefonnummer 0800 3x die 1 0 3x die 1 finden Sie Hilfe. Das heißt nicht, dass es gleich nur ernst oder traurig wird. Dirk Rohrbach besucht Menschen am großen Fluss, die weitermachen, die sich von Problemen nicht entmutigen lassen und die ihren Humor nicht verlieren. Ich bin in Eagle, Alaska. Das ist der erste Ort hinter der Grenze von Kanada. Ein kleines Dorf, so 100, 200 Menschen leben hier. Und hier will ich mein Abenteuer beginnen. Mein Plan? 1000 Kilometer auf dem Yukon River paddeln. Durch den wilden Busch von Alaska. Zu Dörfern der Ureinwohner, zu denen keine Straße führt. Und da will ich schauen, wie die Menschen heute leben, wie sie mit dem Klimawandel zurechtkommen, welche Konsequenzen das für ihren Alltag hat. Und vor allen Dingen auch auf die Wanderung der Lachse, die ein ganz wichtiger Teil der Kultur der Menschen hier ist. Es ist Juli, knapp 30 Grad. Nicht ungewöhnlich für Alaska. Entgegen der allgemeinen Vorstellung, dass hier das ganze Jahr über nur Eis und Schnee herrschen. Im Sommer können die Temperaturen im Landesinneren noch höher steigen, selbst ohne Klimawandel. Aber die Extremwetterphasen scheinen zuzunehmen. Und die Menschen hier in der Arktis gehören zu den Ersten, die die Folgen zu spüren bekommen. Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich das Kanu finde. Denn Andy, mein Freund flussabwärts, hat gesagt, dass er mir hier in Eagle ein Boot an der Bootsrampe hinlegt. Und das hier scheint das einzige Kanu zu sein. Schwimmweste, Paddel, alles da. Dann muss ich es nur noch runterziehen, durch den Schlamm in den Yukon setzen und dann kann es losgehen, das Abenteuer. Das ist das Radio-Feature. Fischen verboten. Der Kampf um die Lachse von Alaska. Ich bin Dirk Rohrbach. Ich schiebe das vollbeladene Kanu in die grauen Fluten. Eine wasserdichte Plastiktonne für den Proviant, eine wasserdichte Tasche für die Kleidung, Zelt und Schlafsack stecken in wasserdichten Packsäcken und ganz wichtig, meine Kamera, die ist natürlich auch wasserdicht verpackt. Seit ich 2010 den Yukon zum ersten Mal von den Quellseen bis zum Beringmeer in einem Kanu aus Birkenrinde gepaddelt bin, ist er mein Fluss. Gut 3000 Kilometer zieht er vom Yukon Territory ganz im Nordwesten von Kanada erst nach Norden, dann nach Westen quer durch ganz Alaska, durch Taiga und Tundra bis zum Beringmeer. Ein gutes Dutzend Dörfer liegt an seinen Ufern. Heimat vor allem für Gwich'in Athabasken und Yupik Eskimos. Für die Menschen im Hinterland von Alaska ist der Yukon die Lebensader. Und er ist Lebensraum für unzählige Tiere. Bären, Elche, Wölfe und Lachse. 5 verschiedene Lachsarten gibt es im Yukon River. Aber immer weniger schwimmen stromaufwärts Richtung Laichgebiete. Und noch weniger kommen dort an. Vor allem die Chinooks sind betroffen, die Königslachse. Sie sind am stärksten bedroht. In den Zuflüssen des Yukon werden sie geboren, wandern dann über ihn ins Meer, leben dort einige Jahre und wenn sie geschlechtsreif sind, schwimmen die Fische den Fluss wieder hoch in die Laichgebiete. Bis zu 3000 Kilometer. Es ist die längste Lachswanderung auf unserem Planeten. Nach einer knappen Stunde Paddeln sehe ich am Ufer rustikale Blockhütten hinter der Böschung. Ein Stück weiter flussabwärts liegen Netze ausgebreitet auf den Kieseln. Irgendwo rührt ein Generator. Ein kleiner Zaun reicht in den Fluss. Ich lande an. So they show up as these little splotches. And then what we do is you can look through the video on the side here. Das ist Quinn Davis, Fischbiologe beim Alaska Department of Fish and Game. Er trägt einen übergroßen blauen Hoodie mit den aufgedruckten Umrissen des Staates Alaska. Seine verschmierte schwarze Hose steckt in kackbraunen Extra Tuffs, Alaskas Gummistiefel. Quinn sitzt in einem wohnzimmergroßen Expeditionszelt vor Monitoren. Sie sind mit zwei Sonargeräten im Wasser des Yukon verbunden. Damit überwacht er den Fluss, wertet aus, wie viele Fische stromaufwärts schwimmen. What's the season like this year? Oh, it's been fairly slow this year. We've had 14,000 pass by so far, estimated 14,000. Chinooks? Yeah, Chinook. 14,000 Chinooks, Königslachse, sind bisher hier vorbeigeschwommen, sagt Quinn. Seine Behörde, das Alaska Department of Fish and Game, managt zusammen mit Vertretern aus Kanada die Wanderung der Lachse. Hier in der Nähe der kanadischen Grenze und in Pilot Station, weit flussabwärts, kurz vor der Mündung. Es müssten mindestens dreimal so viele sein. Erst dann gibt die Behörde grünes Licht zum Fischen. Für die Chinooks gab es das zum letzten Mal vor 3 Jahren. Früher kamen sogar regelmäßig Hunderttausende zurück. How do you feel about the overall decline of the Chinook and what it does to the people? Oh, I think it's really unfortunate because a lot of the people out here depend on salmon for like their subsistence lifestyle. It definitely affects the people along the Yukon a lot. So we only hope for better numbers. Wir hoffen auf bessere Zahlen, sagt Quinn und widmet sich dann wieder seinen Monitoren. Ich paddle weiter. Von hier aus ist es keine Stunde mehr bis nach Calico zu Andy und Denise, meinen Freunden. Ein paar Schwalben ziehen durch die Lüfte. Der Himmel ist hoch und weit. Felsige Klippen am rechten Ufer, Büsche und Fichten am linken. Der mächtige Calico Bluff ist schon von weitem zu sehen. 250 Meter hoch. Seine nackte, schroffe Felswand stürzt steil in den Yukon. Gesteinsschichten unterschiedlichen Alters ziehen sich durch den Fels, in weiß, schwarz und allen Schattierungen von grau und braun. Well, I think for everyone in this world there's a place where they belong. And if you can find that, then you're a lucky person. And I found Calico Bluff. Or maybe Calico Bluff found me. Das ist Andy Bassage. Hier gehöre ich her, sagt er. Wir sitzen im Erdgeschoss seiner Cabin, neben dem riesigen Ofen aus großen Flusskieseln. Auf den ist er besonders stolz, nach europäischem Vorbild gebaut, äußerst effizient. Im Winter sorgt er für wohlige Wärme, mit Extrafach zum Pizzabacken. Ich habe Andy 2012 kennengelernt. Ich war mit meinem Birkenrindenkanu hier vorbeigepaddelt. Andys damalige Partnerin hatte mich zu sich ans Ufer gewunken. Am Ende bin ich 2 Tage geblieben. Andy stammt von der amerikanischen Ostküste. Als Teenager zog es ihn nach Alaska, er hat beim Bau gearbeitet. Dann kam er an den Yukon, hat viele Jahre ein Ausflugsboot zwischen Dawson City und Eagle gesteuert. Und in den 90er Jahren das Grundstück hier am Calico Bluff gekauft, von einem Athabasken. 40 Acres, 16 Hektar. Damals war hier alles voller Wald. Heute sieht Calico aus wie ein kleines Dorf. Ein paar Schuppen verteilen sich auf dem Grundstück, 2 Jurten, eine davon ist Andys Werkstatt. Eine kleine Hütte für die Speicherbatterien und den großen Generator. Der läuft nur im Winter. Im Sommer liefern die Solarpaneele ausreichend Strom. You have 16 beautiful dogs out in the yard. Yeah, so a big part of living out in the bush sustainably is working with sled dogs. Schlittenhunde gehören zum Leben im Busch von Alaska. 16 hat Andy im Moment. Sie leben hinterm Haus. Es sind Alaskan Huskies, große, muskulöse Mischlinge. Im Winter zieht er mit ihnen durch die Taiga, holt Brennholz, checkt Biberfallen oder spurt den Trail für den Yukon Quest, das legendäre Hundeschlittenrennen. We're into our third year of no salmon. Das ist Denise, Andys Partnerin. So we've tried all different sorts of things. A lot of scrap meat. So anything that we hunt for us, we share with the dogs. Seit die Lachse ausbleiben, müssen sie und Andy improvisieren, um die Hunde satt zu bekommen. And then whatever we can pick up, incidentally. And sometimes it seems like food right off our plates. You know, we've got some fish oils that we bring in. We've got different fat sources. So it's kind of a mixed match. Früher hat Andy jeden Herbst hunderte von Lachsen regelrecht aus dem Yukon geschaufelt, mit einem großen Fischrad. Diese archaischen Fangmaschinen sind meist aus Holz und Draht gebaut. Zwei oder drei Schaufeln rotieren um eine Achse, die auf einem Floß montiert ist, angetrieben vom Kehrwasser in Ufernähe. Dort wird das Fischrad während der Lachssaison im Fluss verankert. Andys Fishwheel parkt inzwischen schon seit Jahren am Ufer, überwuchert von Büschen. Seitdem bekommen die Hunde teures Trockenfutter und Chow Slop, eine breiige Suppe mit Reis, Haferflocken, Essensresten und allem, was sich sonst noch auftreiben lässt und Protein enthält. So we cook 15 gallons, we'll do 3 buckets and that'll last 3 days. So it's 5 gallons of chow slop a day. Chow slop, that's chow slop. Chow slop. You say chow in that dog lot and it's game on. Chow time. 15 Gallonen, gut 50 Liter, kochen wir draußen über einem Feuer in rußgeschwärzten Töpfen. 3 Tage hält das. Where are we right now? We are in the greenhouse where it is approximately 100 degrees, probably like 32 Celsius or more. Denise zeigt mir das Gewächshaus. Tropisch, schwülheiß fühlt es sich an. We are growing everything in here that can't handle cold nights. Zucchini, cucumber, tomatoes, peppers, squash, basil, herbs, dill, beans. Everything that needs to have constant warmth. Bohnen, Gurken, Paprika, Tomaten, Zucchini, Kräuter wachsen hier. In Beeten und Töpfen. Der Sommer ist kurz in Alaska, 3 Monate. Da hilft das Gewächshaus enorm. Im Garten davor sind weitere Beete angelegt. Für Kohl, Kartoffeln, Karotten und Salate. 80% ihrer Nahrung kommt vom Jagen, Fischen und aus dem Garten, sagt Andy. Sie sind Selbstversorger, bis auf eine klitzekleine Sache. But I still need nacho chips. I can't grow corn here very well. I'm working on it. Nacho chips zum kalten, selbstgebrauten Feierabendbier. Wenn er Mais hier im Norden anbauen könnte, das wäre was. Nachos and a cold beer at the end of the day, those are good things. Denise und ich leben ziemlich komfortabel hier draußen in der Wildnis, sagt Andy. Aber sie beobachten auch, wie sehr sich Dinge verändern. The biggest thing that I see that's affecting me directly is the seasons are changing. So when I first came here, the Yukon River would freeze about the last week of October every single year. And we've had some years where the Yukon River didn't freeze up until after Christmas in December. Der Yukon friert immer später zu. Und Andy und Denise sind bis dahin von der Außenwelt nahezu abgeschnitten. Erst wenn die Eisdecke stabil genug ist, können sie mit ihren Schneemobilen nach Eagle fahren. Und die Wetterextreme nehmen zu. 2009 war es besonders dramatisch. Nach einem sehr schneereichen Winter war die Temperatur Anfang Mai so rapide angestiegen, dass nie dagewesene Mengen Schmelzwasser zu Tal stürzten, auch in den Yukon. Der Druck des Wassers ließ die meterdicke Eisdecke bersten. Gigantische Schollen türmten sich auf, stauten das Wasser, das schließlich zusammen mit den Schollen Calico überflutete. 2009, my entire property was 8 feet underwater. So, you know, basically 2.5 meters underwater with ice. That caused me to have to pretty much start over again on my homestead. Das gesamte Grundstück stand unter Wasser. Einige Hunde ertranken. Andy musste komplett neu anfangen. Und letztes Jahr wäre es fast wieder so gekommen. Vorsichtshalber haben sich Andy, Denise und die Hunde mit dem Helikopter ausfliegen lassen. Zum Glück ging alles gut. Die Bedrohung bleibt. Jedes Jahr aufs Neue. Weiter geht die Reise. Durchs Yukon Charley Rivers Preserve, ein Naturschutzgebiet von magischer Schönheit. Dichte Wälder, schroffe Bergflanken. Und der Yukon strömt für 250 Kilometer mittendurch. Andys Kanu darf ich weiter nutzen. Er hat mir noch zwei Wasserkanister mitgegeben. Die will ich in den Dörfern regelmäßig auffüllen, statt das sedimentreiche Yukon-Wasser zu trinken. Der feine Sand reibt beim Paddeln am Rumpf des Bootes. Das klingt so ein bisschen wie prickelnder Champagner im Glas. Vier Stunden bin ich jetzt ungefähr gepaddelt und habe dann eine Insel entdeckt, die vorne einen Sandstrand hat. Da bin ich ausgestiegen und das sieht ziemlich vielversprechend aus. Mein erstes Zeltcamp am Fluss. Sandinseln sind mir am liebsten. Weniger Moskitos und Bären. Und bei der Hitze ein Hauch Karibik im feinen Sand. Okay, Zeit für Dinner. Es gibt die klassischen Ramen-Nudeln. Dann habe ich noch Trockengemüse bekommen von Denise. Brokkoli, getrocknete Tomaten und Turnips. Und das werde ich jetzt kochen, 5 Minuten oder so. Und dann gibt es leckere Süppchen. Mal gucken. Die Strecke durchs Yukon Charley Rivers Preserve ist mein Lieblingsflussabschnitt. Die Landschaft spektakulär, die Strömung gut. 50, 60 Kilometer am Tag, kein Problem. Links und rechts massige Bergrücken, dicht bewachsen mit undurchdringlichen Fichtenwäldern und Büschen. Und am Ende des Tages wartet eine der vielen Inseln zum Kampieren. Vor einer halben Stunde war es noch total windstill und jetzt das hier. Und jetzt brettert hier der Wind und der Regen gegen das Zelt und drückt das total platt. Ich hoffe, dass die Heringe halten, weil ich habe hier halt nur Sand und nicht mal Steine, mit denen ich befestigen kann. Ich mal, dass es nur ein Gewitterschauer ist, der bald vorbei ist, aber das weiß man nie am Yukon. Es geht alles gut. Das Zelt bleibt stehen, die Wolken verziehen sich. Am Morgen belade ich mein Boot und lege wieder ab. bin in Circle, Alaska. Circle ist eine alte Goldgräberstadt, die Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Und Circle ist in diesem Frühjahr im Mai beim Eisaufbruch von einer brutalen Flut erwischt worden. Und ich laufe gerade an der First Avenue. Das ist die Schotterpiste direkt am Ufer. Da hat man das Ufer zwar mit einer Stahlwand befestigt, aber die Wassermassen sind drüber hinweggestiegen und haben die Häuser, die hier an der Wasserfront gestanden haben, von den Fundamenten getragen. Einige liegen immer noch schief hier und sind nicht bewohnbar. Jetzt ist Ende Juli, das Hochwasser also gut 2,5 Monate her. Aber immer noch sind viele Häuser ohne Strom und Wasser. Deshalb hat der Stamm vorübergehend eine Gemeinschaftsküche an einer Ecke im Dorf aufgebaut. 2 große Zelte, davor ein paar Campingtische. You know, everything was contaminated. Homes, oil, gas, the outhouses around. And they couldn't do nothing, you know, and they gotta eat. So this was put up for them to come and eat. Das ist Audrey Fields. Sie ist eine der Köchinnen in Circle. Audrey hat das Hochwasser hautnah miterlebt. It was within not even 15 minutes when all the ice decided to ransack the riverbank and the houses. Went all the way back to the school and flooded the school floor. Es ging alles ganz schnell, erzählt Audrey. Innerhalb von Minuten war das Dorf überflutet. Autos wurden weggeschwemmt. Wir sitzen an einem Campingtisch vor dem großen Zelt, in dem die Mahlzeiten gekocht werden. Das steht neben der Washeteria, dem Bade- und Waschhaus mit Toiletten, Duschen, Waschmaschinen und Trocknern. Die kann jeder in Circle nutzen, der in einer Dry Cabin lebt, ohne Wasserleitungen und Kanalisation. Außerdem gibt es hier per Knopfdruck das ganze Jahr über kostenlos Trinkwasser aus einer dick isolierten Leitung an der Hauswand der Washeteria. The way they're going, I don't think we'll ever get our fish back if they don't let us fish. Audrey und ich unterhalten uns natürlich auch über das Thema am Fluss, die Lachse. We're not going to get thousands and thousands of fish. We just want enough for the winter. Some of the fall fish for the dogs, you know, they got to eat too. We have sprint dogs, we have people that are mushers, it's hard on them. So I'm really irritated about talking about fish. Sie mag nicht gerne darüber sprechen. Es ärgert sie, dass sie nicht fischen dürfen, sagt Audrey. And I'll tell you, I'm a pirate too, because I did catch fish the other day. Manche tun es trotz Verbot. Sie auch. You know, they're coming to regulate us, cut our fish net if they find it. But how are they trying to keep people from eating their food? I don't understand that. You know, so we're just trying to preserve and live and live a good life. Wir wollen doch nur so viel, dass es für unsere Familien reicht, sagt Audrey. Aber die Mitarbeiter der Behörden zerschneiden unsere Netze und geben uns Zuchtfisch. An dem ist nichts dran. Den kriegen nur die Hunde. And they got the nerve to send us hatchery fish. Most of that goes to the dogs, because there's nothing in it. It's just man-made fish. Batterien sind aufgeladen, Wasser habe ich noch. Ich habe keine Dusche genommen in der Washeteria, obwohl es irgendwie verlockend gewesen wäre. Vor mir liegen die Yukon Flats. Ein 300 Kilometer langer Abschnitt, wo der Yukon sich unzählige Mal verzweigt, verästelt, bis zu 30 Kilometer breit wird. Es gibt viele Inseln mittendrin, Seen, Tümpel. Orientierung ist unmöglich. Die Landschaft hat sich verändert. Statt Bergen links und rechts sehe ich nichts als flachen Horizont. Die alten Flusskarten sind längst überholt. Jedes Jahr formt der Yukon in den Flats neue Sandbänke, Kanäle. Ich habe Mühe, einen Hauptamt zu erkennen, halte gelegentlich inne, suche nach Treibholz, dem ich folgen kann. Manchmal schalte ich das GPS-Gerät ein, um zu erkennen, wo ich tatsächlich bin. Ich gleich 10 Uhr, das heißt, ich bin fast 12 Stunden unterwegs jetzt. Und habe zum Glück noch eine Sandinsel gefunden. Es ist Tag 4 in den Yukon Flats. Das war echt der härteste, weil es unglaublich stürmisch war und ich bin kaum vorangekommen. Und dann habe ich Bären gesehen, erst einen Schwarzbären und dann noch eine Grizzly-Mama mit zwei Jungen. Die kam gerade von der Insel, die ich mir eigentlich zum Campieren ausgesucht hatte. Da dachte ich, nicht so eine gute Idee, ich fahre mal weiter. Und jetzt ist eben gleich 10. Aber die Sonne steht immer noch am Horizont und geht auch erst in 2 Stunden ungefähr unter. Das ist das Gute im Sommer im Norden, dass man Licht halt ohne Ende hat. Es ist Freitagmittag, 1:15. Hat also genau eine Woche gedauert durch die Yukon Flats. Jetzt bin ich fast ein bisschen wehmütig, weil irgendwie war es auch schön, sich treiben zu lassen und auf den Fluss ganz zu vertrauen und dass der halt irgendwie sagt, wo es lang geht. Aber jetzt bin ich umgeben von einem Canyon. Der Yukon strömt erst nach Süden, macht dann eine scharfe Rechtskurve und dann geht es so für ungefähr 10-15 Kilometer immer geradeaus. Am Ende liegt dann die Dalton Highway Bridge, die einzige Brücke über den Yukon in ganz Alaska. Und diese Brücke führt nicht nur die Straße über den Fluss. Auch die Trans-Alaska Pipeline hängt an ihr. Der Bau der Pipeline in den 70er Jahren und das Öl, das seitdem durch sie gepumpt wird, haben Alaska nachhaltig verändert. Der Staat ist reich geworden, verzichtet weitgehend auf Steuern und bezahlt seine Bürger sogar dafür, dass sie hier leben. Jedes Jahr wird aus einem Fonds mit Einnahmen aus der Ölindustrie eine Dividende ausgeschüttet. Im Schnitt zwischen 1.000 und 2.000 Dollar pro Kopf. Die Pipeline ist Symbol für den Wohlstand in Alaska, aber auch Mahnmal für den Kampf der Ureinwohner um ihre Gebiete. Denn in denen lagern noch Öl- und Gasvorkommen unter der Erde. Ausgang ungewiss. Je weiter ich nach Westen komme, desto dichter wird der Rauch über dem Fluss. Waldbrände. Sie gehören zum Sommer in Alaska. Also die Sonne ist jetzt am Himmel zwar zu sehen, aber total verschleiert und sie leuchtet so orange, fast schon apokalyptisch irgendwie vom Himmel. Man riecht auch den Gestank, den beißenden Rauch irgendwie. Am nächsten Tag erreiche ich eine besondere Stelle. Nootchala Warrior. Übersetzt, wo die zwei Flüsse sich treffen. Gemeint sind der Yukon und sein längster Zustrom, der Tanana River. Im 19. Jahrhundert lag hier ein Handelsposten. Ein paar Meilen flussabwärts ist heute das Dorf Tanana. This is dry fish. And we're gonna put a fan on it and dry it more so. So dry fish is it like it says, it gets really dry and then you just peel a chunk off and eat it. Das sind Dale und Cynthia Erickson. Wir stehen in ihrem Smokehouse. Ein Wellblechverschlag umwuchert von dornigem Gestrüpp. And what kind of salmon is it? It's Copper River Reds, because we don't have our king salmon. So the tribe and each village gave out boxes of Copper River, the Copper River Reds. So they're not as greasy, they're smaller, you know, but beggars can't be choosy, so we're happy. We're just happy to be able to cut fish and have some fish for the winter. Cynthia und Dale sind dankbar für den Fisch. Der Stamm hat Kisten an die Dorfbewohner verteilt, gefüllt mit Lachs vom Copper River. I jokingly called it welfare salmon, because it's kind of the same thing with king salmon. It's a process. It is a cultural thing. People go to the fish camp and they catch the fish. They take their kids there. They teach them how to cut the fish, how to score them like this, how to smoke them. Smoke them is an art. Mm-hmm. Dale nennt den Fisch Wohlfahrtslachs, weil niemand dafür gearbeitet hat. Dabei ist der Prozess doch das eigentlich Wichtige, das Fangen, Zerlegen, Räuchern. Ich kenne Cynthia und Dale von meiner ersten Reise. Cynthia ist Athabaskin, Dale hat skandinavische Vorfahren. Die beiden sind seit mehr als 40 Jahren zusammen. I met her in Ruby. He was looking for a tough Indian woman. What was that? He's looking for a tough Indian woman who knew how to cut fish. When was that? 1984. Yeah, he was in Ruby working and I was working for a kids camp and BLM on forest fires. And I was in between. And then I met him in Ruby. And then I told him like a month later he was going to marry me. Kennengelernt haben sie sich in Ruby, einem Dorf flussabwärts. Schon nach einem Monat war klar, wir heiraten. And so I said, the first white boy that came along, I told him he was going to marry me and take me way out into the real world. And I said, I'm still pissed off because he only took me 120 miles upriver. Ich werde den ersten weißen Jungen heiraten, damit er mich rettet und mit in die richtige Welt nimmt. Und ich bin immer noch angepisst, dass er mich nur 120 Meilen flussaufwärts gebracht hat. Ich mag Cynthias Humor. Let's talk about that T-shirt. Mm-hmm. That's the first thing I noticed when I came in yesterday. Wir sind im Dorfladen von Dale und Cynthia. Hier gibt es nicht nur Lebensmittel und Haushaltswaren, sondern auch T-Shirts, die Cynthia gestaltet hat. Sie zeigen einen Lachs mit den Buchstaben WTF in der Mitte. What does it say? Where's the fish? Tanana, Alaska. WTF. Yep. And we all know what that stands for. Yep. WTF, where's the fish? Oder what the f***? I mean, yeah, it isn't affecting everyone, and it's a bit of a delay, right? It seems like the impacts that were felt here by the Yukon First Nations, it took, you know, a couple decades for those impacts to then be felt by folks down in the lower river, for example. Das ist Adam O'Dell, Fischbiologe. Ich habe mit ihm nach meiner Reise gesprochen. Er arbeitet für die kanadische Fischereibehörde in Whitehorse, ist für den Oberlauf des Yukon zuständig, da wo viele Chinooks zum Laichen hinkommen und wo die Auswirkungen der schwindenden Lachszahlen schon viel länger spürbar sind. Seine Behörde und das Pendant in Alaska versuchen herauszufinden, warum die Lachse ausbleiben und was man dagegen tun kann. Aber das ist gar nicht so einfach, weil viele Faktoren eine Rolle spielen können und die Forschung noch am Anfang steht. Adam sagt, dass die Erwärmung der Wassertemperatur ein entscheidender Faktor ist. Liegt sie über 18 Grad, stresst das die Lachse. In der Vergangenheit hat man zwischenzeitlich sogar Werte über 20 Grad gemessen. Das sorgt offenbar für eine erhöhte Sterblichkeit der Fische, auch wegen eines Parasiten. There has been a high number of fish that have been found to be infected with the disease Ichthyophonus. Then when you couple that with, you know, these fish returning in lower condition, and then you're now compounding that with high water temperatures that they're experiencing in the river. And so these things are probably compounding all to impact the fish and to a point that they just can't persist. Den Parasiten gab es wahrscheinlich auch schon früher, aber die Kombination von Infektion und den gestiegenen Temperaturen schwächt die Fische inzwischen wohl so sehr, dass sie es nicht mehr in die Laichgebiete schaffen. Adam nimmt in seiner Funktion auch regelmäßig an Sitzungen des Yukon River Panel teil. Das ist ein Ausschuss mit je 6 Vertretern aus Kanada und Alaska, die Vorschläge erarbeiten, um die Lachspopulationen im Yukon River zu erhalten. Einer der Vertreter aus Alaska ist Andy Bassage, mein Freund in Calico. Der Rückgang der Lachse wird dort heiß diskutiert. Ein Grund, die kommerzielle Fischerei. Und Andy kritisiert die Behörden, weil sie etwas nicht bedacht haben. As the commercial fisheries took place, they used very large mesh nets and they captured all the biggest fish. There were very few of them left, so the fishermen made their nets smaller. And then they caught the next largest fish. And that went on for about three different cycles, from 10-inch mesh to now it's 7.5-inch mesh net. And so effectively what we have done is we have fished out all the very large, very productive king salmon. Die größten Lachse, die sich am stärksten vermehrt haben, sind alle weggefischt, sagt Andy. Deshalb werden die Fische immer kleiner. Und kleinere Fische bedeuten weniger Nachkommen. Trotzdem hätten die Behörden erstmal weiterhin nur auf die Zahlen geschaut. So as fish got smaller, basically we were shooting ourselves in the foot because we kept putting the same amount of fish across the border, thinking we're going to get the same amount as we did in the past. But that was physically impossible because there just weren't that many eggs going across the border into Canada to spawn. The management, in hindsight, it probably could have been done in a way in which could have preserved some of the larger fish. Ja, keine schlechte Idee, mehr auf die Größe und weniger auf die Anzahl zu gucken, findet auch Adam. There needs to be more focus on trying to assess the quality of the spawners. Easier said than done, especially when you just consider the vastness of this drainage. Alles gar nicht so einfach, vor allem weil das Einzugsgebiet des Yukon so riesig ist. Hinzu kommt der sogenannte Bycatch im Ozean. Fangflotten mit gigantischen Treibnetzen sind dort vor allem auf den Pollock aus, den Seelachs. Der hat eigentlich gar nichts mit den Lachsen zu tun, sondern gehört zur Familie der Dorsche. In die Netze gehen aber auch echte Lachse. Viele verenden dabei. Adam geht davon aus, dass der Anteil verschwindend gering ist, aber valide Zahlen sind nur schwer zu ermitteln. Trotzdem glaubt er, dass es eine Chance gibt für die Lachse. Yeah, I'm quite hopeful. The current efforts that are going on and just the drive that people have to keep pushing this issue forward, so long that we can mitigate a lot of our human impacts on these and just give them more opportunity. Wenn Adam von den Bemühungen spricht, meint er auch etwas, das es so noch nie gegeben hat. 2024 haben sich Kanada und Alaska darauf geeinigt, auf die Fischerei nach Königslachs im Yukon River zu verzichten. Für 7 Jahre. Eine komplette Generation Lachse. Ein historischer Deal, der den Fischen die Möglichkeit geben soll, sich zu erholen, wenn sich alle dran halten. Zurück in Tanana bei Cynthia. Wir fahren mit dem Quad durch die wenigen Straßen. Keine ist asphaltiert. Dafür reicht das Straßennetz erstaunlich weit ins Hinterland. Den Ort selbst kann man allerdings nur aus der Luft und über den Fluss erreichen. Kids are just struggling. I've never in my life have seen so many kids struggling with mental health, suicide, depression, anxiety. We never had anxiety before. We're so busy working. But now it's just really bad. Really, really, really bad. Cynthia ist besorgt, vor allem wegen der Kinder. Nirgendwo in Amerika ist die Selbstmordrate unter Kindern und Jugendlichen so hoch wie am Yukon, sagt sie. Erst Corona, dann das Ausbleiben der Lachse. Es gibt einfach nichts zu tun hier. And now it's summertime, kids are just wandering around the villages. You know, we usually would take the kids out and, you know, fish or do stuff with them, and nobody's doing anything. We are sitting on the balcony of our home on the bank of the Yukon River. We're just watching the river go by. Does it ever get old to look at her? No, it's just soothing for the soul. It's right. Just really, it just brings you peace and calm and happiness. Cynthia und Dale wohnen über dem Laden, unterm Dach, mit Blick auf den Yukon. Ein paar Dorfälteste sitzen dort an einem Picknicktisch am Hochufer und schauen auf den Fluss. Das ist ihr Job, sagt Cynthia. Keepers of the River nennt sie sie. Die Hüter des Flusses. How is life in Tanana these days? Slow. It's pretty, you know, we've been here going over 38 years now. And When we first moved here, there was like 500 people, and it's 170 now. A lot of our villages are really dropping numbers fast. Langsam ist das Leben in Tanana, sagt Cynthia. Immer weniger Menschen leben hier. Früher waren es mal 500, heute sind es keine 200 mehr. Weniger Babys und die Alten gehen weg, in die Städte, wo es sich angenehmer leben lässt. Babies aren't being born and a lot of the elders are going away and it's a different world. It's easier to live in the city because you can get low-income housing, you can get, government assistance, there's more jobs, better jobs. Bessere Jobs, Wohnraum für Menschen mit wenig Einkommen, das lockt viele weg vom Yukon und nach Fairbanks oder Anchorage. It has to be a solid foundation, you know. Das Hauptproblem, sagt Cynthia, ist aber der Zerfall der Familie. Mom, Dad, eating dinner together, working together, you know, you're cutting wood, you're hauling water, you're feeding the dogs, you're cutting fish, you're going moose hunting. You know, you're doing all that together as a family. And when you start separating that, it's like a house of cards that just comes, you know, crashing down. Wenn das Fundament fehlt, stürzt alles zusammen wie ein Kartenhaus. Alkoholismus, Gewalt in der Familie, Suizid. Wenn der Lachs fehlt, verschlimmert das die Situation. Deshalb haben Cynthia und Dale vor Jahren schon My Grandma's House gegründet. Einen Verein als Zuflucht. Damals gab es innerhalb von kurzer Zeit 6 Selbstmorde. My Grandma's House is, I started, I think it was probably about 2013-ish. We had 6 suicides and one was my brother-in-law and then one was a young boy from here. And all of them we knew, I knew all of them. And it was kind of like PTSD after this boy had shot himself and we had to deal with his body. And I told Dale, I got to do something. I'm in fear for these village kids and my kids. And I was like, I got to learn about how to prevent this. Cynthia beginnt, in die Dörfer am Fluss zu reisen, in Begleitung von Therapeuten. Sie bringt Nähmaschinen mit, fertigt mit den Kindern und Jugendlichen Cossbucks, traditionelle bunte Kapuzenpullis. So kommt sie ins Gespräch. We go out and we speak very open and honest, black and white, and we have talk in circles. And we don't sit and talk about suicide. We don't have topics. We bring sewing and beading and sew machines, and we do all this sewing fur stuff, and cussbuck is the native shirt. And a topic always comes out of it, always. And then we sit and talk about how we can prevent it, how we can help. Wie können wir helfen? Die Lösung ist genauso schwierig wie bei den Lachsen, weil alles irgendwie mit allem verknüpft ist. Die Situation der Menschen in den Dörfern mit den Lachsen, die Lachse mit dem Lebensraum im Fluss und Meer, die Natur mit dem Klimawandel und der mit den Menschen. So klingt es, wenn Permafrost schmilzt im Yukon, wobei das hier normal ist, denn ich bin jetzt in den Boneyards, so nennen die Einheimischen diese langgezogene Linksbiegung im Fluss. Und da gibt es eben auf einer Seite am Ufer Klippen aus Sand, Silt, also keine Steine, keine Felsen im klassischen Sinne. Und wenn die Sonne dann auf diese 30, 40, vielleicht 50 Meter hohen Klippen aus Sand im Sommer scheint, dann taut eben der Permafrost. Und dann ergießen sich Rinnsale, schlammige Rinnsale in den Yukon und Erdmassen stürzen so wie kalbende Gletscher manchmal in den Fluss. Und ich bin jetzt ziemlich nah dran, deswegen muss ich aufpassen, dass nichts passiert. Es ist August geworden. 1000 Kilometer bin ich in den letzten Wochen auf dem Yukon gepaddelt. Ich habe Freunde wieder getroffen, neue Menschen kennengelernt. Für alle ist der Fluss Heimat. Auch für mich ist er zu einem Zuhause geworden, zumindest vorübergehend. Paddeln, essen, schlafen. Mein Alltag. Aber allmählich geht es für mich Richtung Ziel. Galena, eine der größten Siedlungen am Fluss. Knapp 500 Menschen leben hier. Von dort werde ich zurückfliegen nach Fairbanks mit einem kleinen Buschflieger. Aber vorher besuche ich noch jemanden, auf den ich mich ganz besonders freue. I am Jake the Russian, apparently. It's solved they it really now. They really call you still they, Jake yeah, the Russian? Yeah, yeah. They call me Jake the Mad Russian, but to my face I'm Jake the Russian. They're polite people. Jakob, der verrückte Russe, sein Spitzname. Geboren in Moskau, wohnhaft in Galena, am Ufer des Yukon in Alaska. This is the spot pretty much where you landed almost 30 years ago? This is the spot where I landed, strangely, because they thought I've already missed a bunch of town. I don't want to miss it altogether. Everybody told me if I go any lower, I'll starve to death in the winter. Wenn du weiterfährst, wirst du verhungern, haben die Dorfbewohner Jake erzählt, vor fast 30 Jahren, als er hier gestrandet ist. Auf einem Floß mit seiner Freundin und einem Kumpel. Seitdem haust er in einer kleinen Cabin genau dort, wo er damals gelandet ist. Ich habe Jake auch bei meiner ersten Reise auf dem Yukon kennengelernt, 2010. Damals war er mit seinem Boot zu mir gekommen, mitten auf dem Fluss. Er hatte von Freunden stromaufwärts gehört, dass da ein Typ mit Birkenrindenkanu unterwegs ist. Mich sofort zu sich eingeladen. Wir haben zähes Schwarzbärfleisch aus einer gusseisernen Pfanne gegessen, Kaffee getrunken und stundenlang erzählt. So now we're inside the smokehouse and what's hanging here? So these are the sheepfish. Jake und ich stehen im Smokehouse neben seiner Hütte. They probably have been hanging for a couple of months now. Sheepfish hängen zum Trocknen. Weißlachse. Die haben nichts mit den echten Lachsen im Yukon zu tun, sind aber im Moment zumindest eine Alternative, als Snack für zwischendurch. It was a nice juicy sound. Try this. Okay. And it's this is a very traditional product that has no salt. People here use no salt. So, ein bisschen trocken. Dezenter Fischgeschmack, aber hier so ein bisschen wie irgendwie trocken Chicken, glaube ich. It tastes a bit like dry chicken. It doesn't. It's a very good fish. Durchaus lecker, aber kein Vergleich zum Königslachs. King salmon is such a significant, magnificent, such a striking fish. It's the largest, it's the fattest, it's the most visually and gustatorily just striking. Der King ist nicht nur der größte, beeindruckendste, schmackhafteste Lachs, er hat auch eine hohe symbolische Bedeutung. The first king of the season was the annular cycle. This is when that was the New Year's. This is when everyone has for sure survived that year. So it was a great celebration. A person who caught the first king was much admired. He had no right to eat any of that. It all had to be given away, shared out as far as possible. Die Rückkehr der Königslachse bedeutete, wieder ein Jahr überlebt. Ein Grund zum Feiern. Wer den ersten Lachs der neuen Saison gefangen hat, war sehr angesehen. So it was the sacramental fish. It wasn't necessarily the basic or subsistence fish. It was more of a sacrament. It was such a magnificent creature, and they are so impressive. Ein heiliger Fisch, beeindruckend in jeder Hinsicht, so wie der Yukon. It means everything. This is what I do. This is what brings my sustenance. This is what I think about. This is the survival strategy. This is every type of social interaction. Just about everything I do has been related to the river. Alles, was ich tue, hängt mit dem Fluss zusammen, sagt Jake. The river is the basis of everything. This is drinking water. This is where firewood comes from. the firewood that is used for everything, for building, for heating, for every other purpose, right? And transport, and it's everything revolves around the river. Trinkwasser, Feuerholz, Baumaterial, Lebensgrundlage. This is how you meet everyone. This is how I came here. This is how I met everyone. All Jay cares about is being on a river, you know, being filthy and hungry and dysfunctional, but happy on the river. So. Dreckig, hungrig, aber glücklich am Fluss. Durch den Yukon hat er die Menschen hier getroffen, sagt Jake. So wie ich. In den letzten knapp 6 Wochen. Andy und Denise in Calico, Audrey in Circle, Cynthia und Dale in Tanana und Jake in Galena. Das Ausbleiben der Königslachse betrifft sie alle. Eine schnelle Lösung scheint es nicht zu geben. Bis 2030 dürfen die Menschen am Fluss keine Chinooks mehr fischen. Erst dann wird sich zeigen, ob die Bestände sich allein durch den Verzicht erholen können. Wenn nicht, könnte das den Exodus für viele Siedlungen im Busch von Alaska bedeuten. Andy hat mir mal gesagt, dass er eine aussterbende Art sei, weil keiner mehr nachkommt, der so leben will in Alaska. Alaska to me is a mindset, subsistence living. When I think of Alaska, I live think of people who live like me. It's a frontier, still is a frontier. Alaska, die letzte Wildnis, wo man seine Träume ausleben und sich seine eigene Realität schaffen kann, sagt Andy. Aber wenn die Menschen sich hier im Busch nicht mehr versorgen können, nicht mehr jagen und fischen dürfen, dann geht auch ein Teil der Identität Alaskas verloren. Alaska ist mehr als nur ein Ort. Alaska is a place where you can live your dreams, you can create your own realities still. It's not a physical place to me, it's a mental place. It's a state of mind and it's a philosophy of life. Das war das Radio-Feature. Fischen verboten. Der Kampf um die Lachse von Alaska. Von mir, Dirk Rohrbach. Ton und Technik, Tim Höfer. Redaktion, Johannes Bertou. Mit Musik von Smokestack Lightning. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025. Dirk Rohrbach hat Menschen getroffen, die am Yukon in Alaska leben. Für seinen eigenen Podcast 50 States reist Dirk in alle 50 Staaten der USA. In der ARD-Audiothek finden Sie Folgen zu vielen Staaten, von Kentucky bis Kalifornien. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.